Die politische Ausdrucksform der Freimaurerei war damals der Liberalismus. Nach dessen Zerschmetterung suchten sie auf die Sozialdemokratie mehr und mehr Einfluss zu gewinnen. Die Gegensätze zu überbrücken war gar nicht so schwer. Der gemeinsame Wahlspruch Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit half darüber hinweg. Dieser Wahlspruch war ursprünglich den Freimaurern eigen, wurde dann der Schlachtruf der Französischen Revolution und ging schließlich auf alle republikanischen Parteien über, also auch auf die Sozialdemokratie. Namentlich von jüdischen Freimaurern wurde das Zusammengehen mit den Sozialdemokraten ersehnt, verlangt und gefordert. Bruder Raimund Mautner nennt den Sozialismus geradezu die verkörperte Freimaurerei. Darum sollen wir uns ihm anschließen. Zirkel Nummer 4, 37. Jahrgang, Seite 61. Gemeinsam sei beiden der Kampf gegen den Klerikalismus und gegen alle Auswüchse des Nationalismus. Dazu ist fürs Erste zu bemerken, dass in der Freimaurersprache Klerikalismus stets gleichbedeutend mit Christentum gebraucht wird und zweitens, dass Auswüchse des Nationalismus nur bei Deutschen, nie aber bei den Slawen entdeckt und bekämpft werden. Deutsche Gesinnung ist nach freimaurerischer Auffassung bereits ein Auswuchs des Nationalismus. Tschechische Gesinnung bei den Tschechen gilt hingegen jederzeit als etwas Selbstverständliches. Auch Bruder Dr. Alexander Holländer von der Loge Zukunft kommt zu dem Ergebnis, dass das Endziel der Freimaurer und der Sozialdemokratie im Großen und Ganzen das gleiche ist. Festrede in der Großversammlung der symbolischen Großloge von Ungarn, Ofenpest, 16. April 1905, entnommen dem Zirkel, 35. Jahrgang, Seite 447. Derselben Anschauung ist Bruder Emmerich Zekely. Das Programm der Sozialdemokraten sei im Wesentlichen auch ihr Programm. Er verlangt, dass man an der Schaffung des künftigen sozialistischen Staates kräftig mitarbeiten soll. Namentlich aber müsse sich die Freimaurerei an der sozialistischen Organisation rege beteiligen. Das geschah übrigens schon früher. Zahlreiche Führer der Sozialdemokraten entstammen den Freimaurerlogen. So Bruder Pernastorfer, Bruder Schumacher, Bruder Dr. Viktor Adler, Bruder Ellenbogen, Bruder Karl Seitz und mancher anderer. Bruder Zekely verlangt geradezu, dass sich die Freimaurerei ganz auf die radikale Demokratie einschwören und der Arbeiterschaft anschließen müsse. Das sei für sie der einzige Weg, da der bürgerliche Liberalismus in ganz Europa, so in Belgien, in Österreich und Ungarn, vollkommen abgewirtschaftet habe. Also, zuerst mit dem Liberalismus und wenn da durchaus nichts mehr geht, mit dessen geschworenen Feinde, dem Sozialismus. Ein Musterbeispiel freimaurerischer Überzeugungstreue und Charakterfestigkeit. Wenn aber Bruder Zekely meint, die Freimaurer sollen sich der zahlenmäßig viel stärkeren Arbeiterschaft als Hilfstruppe anschließen, so will er damit genau das Gegenteil davon sagen, nämlich die Freimaurer sollen als Führer an die Spitze der Arbeiterschaft treten und diese soll ihre Schutztruppe bilden. Viel klarer, viel anschaulicher drückt diesen Gedanken Bruder Dr. Alexander Holländer aus. Er vergleicht den Freimaurer mit einem Wanderer, der mit sehnsuchtsvoll ausgestreckten Armen nach der Insel der Seligen starrt. Da nähert sich dem Wanderer ein Boot, gelenkt von einem Manne, dessen Haut sonnengebräunt, dessen Hand schwielig, dessen Körper sehnig ist und dürr von Mühen und Entbehrungen. Der nimmt den am Ufer sehnend hinüberstarrenden auf seinen Kahn und bringt ihn ungefährdet zur Insel der Seligen. Die Freimaurerei ist der Wanderer, der Bootsmann die Sozialdemokratie. Allerlei Hochachtung, fürwahr ein treffender, ein tiefsinniger Vergleich. Auf der Insel der Seligen bleibt dann eben nur der Wanderer, der Freimaurer, zurück. Der sozialdemokratische Bootsmann hingegen hat seine Schuldigkeit getan, wird rasch abgefertigt und darf wieder umkehren. Ganz unumwunden drückt jedoch diesen Grundgedanken das Wiener freimaurerische Organ der Zirkel aus. In Nummer 29 vom Jahre 1906 lesen wir die bedeutungsvollen Worte: Der Geist der Zeit fordert von uns, den Freimaurern, dass wir die Führung des Sozialismus in die Hand nehmen. Und in dieser Beziehung fanden schon einige Logen den rechten Weg und die rechten Mittel. So zum Beispiel Bruder Schumacher, der ein eifriges Mitglied der Wiener Loge Sokrates war und einmal sogar vor Tausenden von Arbeitern eine rituelle Logenarbeit, das ist der freimaurerische Ausdruck für Versammlung, verrichtete. Und zum Schlusse den Kettenspruch sprach. Bruder Zecke ließ Rat, man müsse sich schleunigst auf die radikale Demokratie einschwören, wurde übrigens auch sonst noch von der österreichischen Freimaurerei in die Tat umgesetzt. Die Wiener Loge Pionier, oder genauer gesagt dessen hammerführender Stuhlmeister, Bruder C.V. Zenker, gründete die radikale demokratische Partei und eroberte sich mit Hilfe der ahnungslosen Deutschnationalen sein Reichstagsmandat 1911. Wie hat nun die österreichische Sozialdemokratie diese freimaurerische Führung aufgenommen? Die Antwort ist einfach. Sie lässt sich willig von den Brüdern Adler, Ellenbogen usw. so führen. Sie ist ahnungslos. Sie weiß nichts von den geheimen Beziehungen des Bruder Adler zum Bruder Baron Rothschild. Und sie würde offenbar auch gar nichts Besonderes darin erblicken, wenn sie erführe, dass sich gelegentlich die Vertreter des Großkapitals und Proletariats mit kunstvollem Meistergriff brüderlich umschlingen. Nicht überall lassen sich die Arbeiter derart von der Loge gängeln. In Oberitalien zum Beispiel haben es die italischen Arbeiter ausdrücklich ausgesprochen, dass es eine unabweisliche Pflicht der Sozialisten sei, sich diese geheimen Organisationen vollständig ferne zu halten. Denn durch die Zugehörigkeit zum Freimaurerorden, erklärten sie in einer Massenversammlung in Mailand am 24. Februar 1907, entstünde ein stetiger Widerstreit zwischen dem blinden Gehorsam, den die Freimaurer fordern, und jenen Pflichten, welche einem Genossen als Mitglied einer Arbeiterorganisation obliegen. Ganz abgesehen davon, dass wir von den Freimaurern für uns Proletarier nichts zu erhoffen, wohl aber alles zu befürchten haben. Diese scharfe Stellungnahme bildet allerdings eine Ausnahme, denn auch in Italien ist es die Regel, dass die freimaurerischen und sozialdemokratischen Führer untereinander sehr enge Beziehungen unterhalten. Aus all diesen Zitaten geht wohl einwandfrei hervor, dass die Wohltätigkeit nur den Deckmantel der Freimaurerei bildet, die in Wirklichkeit als politischer Geheimbund zu betrachten ist. Nicht nur bei uns, sondern fast überall auf der ganzen Welt, besonders in Italien, wo sie seit 1821 nach eigenem Geständnisse alle revolutionären Unternehmungen angestiftet und geleitet hat. Durch ihre Großmeister Mazzini und Garibaldi wurde die ganze republikanische Partei geschoben und die italische Regierung 1870 gezwungen, Rom zu besetzen. Zahlreiche italische Ministerpräsidenten waren Freimaurer, so Bruder De Pretis, Bruder Crispi, Bruder Zanardelli. Sie alle aber wurden von den angeblich nicht politischen Logen auf das Schärfste angegriffen, weil sie am Dreibund festhielten.